Das Städtchen Holcomb liegt auf der Weizenhochebene von West Kansas. Eine einsame Gegend, die selbst für die anderen Bewohner von Kansas hinter dem Mond liegt. Das Land ist so flach, dass man nach allen Seiten unheimlich weite Ausblicke hat. Pferde, Rinderherden, eine Gruppe von weißen Getreidesilos. Auch Holcomb selbst sieht man schon aus großer Ferne. Eine planlose Ansammlung von Gebäuden, durch die quer hindurch die Hauptstrecke der Santa Fe-Eisenbahn verläuft. Bis zu einem bestimmten Tag im November 1959 hatten nur wenige Amerikaner je etwas von dem kleinen Ort gehört. Den 270 Einwohnern, zum größten Teil Farmbesitzer, war das nur recht so. Dann, in den ersten Stunden jenes Novembermorgens, es war ein Sonntag, zerrissen fremde Laute die normalen frühmorgendlichen Geräusche. Kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Von Truman Capote. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Zweiter Teil, die Antwort. Die mit der Untersuchung des tragischen Mordes an vier Angehörigen der Familie Herbert Clutter beauftragten Beamten bitten um Informationen, die zur Aufklärung des Verbrechens führen können. Clutter, seine Frau und ihre beiden halbwüchsigen Kinder wurden am frühen Sonntagmorgen, den 15. November, in ihrem Farmhaus ermordet aufgefunden. Sie waren gefesselt, geknebelt und mit einem Gewehr Kaliber 12 durch den Kopf geschossen worden. Der Untersuchungsbehörde gelang es bisher nicht, ein Motiv für dieses Verbrechen zu finden, das Alvin Dewey, Agent des Kansas Bureau of Investigation, als das abscheulichste in der Geschichte des Staates Kansas bezeichnet. Ganz egal, wie lange es dauert. Ich werde herausbekommen, was in diesem Haus passiert ist. Die Mörder, die offenbar äußerst raffiniert vorgegangen waren, hatten so gut wie keine Spuren hinterlassen. Nur einen blutverschmierten Stiefelabdruck auf dem Matratzenkarton, auf dem Herb Clutter gelegen hatte, mit Katzenpfotenmuster. Und kaum erkennbare Spuren von Sohlen mit Rautenmuster. Und wenn es doch Raubmord gewesen ist? Einiges spricht doch dafür. Clutters Brieftasche, die geöffnet und leer auf seinem Bett lag. Und Nancys Portemonnaie auf dem Fußboden in der Küche. Jeder wusste, dass Herb eine Abneigung gegen Bargeld hatte. Er besaß keinen Safe und trug nie größere Summen bei sich. Aber am Tag vorher hat er einen Scheck auf $60 eingelöst. Davon müssen mindestens 50 übrig gewesen sein. Niemand wird für $50 vier Menschen töten. Die Bürger von Holcomb reagierten auf das furchtbare Verbrechen mit Angst und Bestürzung. Ich wette, wenn dieser Fall geklärt ist, werden wir wissen, dass der Mörder in einem Umkreis von 15 Meilen zu suchen war. Zu diesem Zeitpunkt saßen der 31-jährige Perry Smith und der 28-jährige Richard Dick Hickok, die sich vor einem knappen Jahr in der Kansas State Strafanstalt kennengelernt hatten, 400 Meilen weiter östlich in einem Café in Kansas City. Also ich glaube kein Wort von dem, was die Zeitungen schreiben. Kapier doch, wenn diese Cowboys den geringsten Schimmer hätten, wären sie längst hinter uns her. Komm schon, Kleiner, wir haben das Ding prima gedreht. Ich bin überrascht, dich das sagen zu hören. Okay, ich war vielleicht falsch informiert. Aber es gibt keinen Anhaltspunkt, der sie zu uns führen könnte. Ich wüsste doch einen. Floyd. Hieß der Kerl nicht so? Dick hatte diesen Schlag unter die Gürtellinie verdient, aber auf einen ernsthaften Streit wollte Perry es nicht ankommen lassen. Schließlich hatten sie beschlossen, zusammenzubleiben. Mr. Floyd Wells. Ich hätte ihn damals... Ach, er wird schon nicht reden. Er hat sicher Angst. An ihrem Plan, nach Mexiko zu gehen und dort nach versunkenen Schätzen zu tauchen, hielten sie fest. Sie mussten nur irgendwie zu Geld kommen. Ach, verdammt, ich habe meine Brieftasche vergessen. Akzeptieren Sie auch Schecks? Das Ding mit den ungedeckten Schecks funktionierte. Zwei Tage später war Dicks alter Chevrolet vollgepackt mit gut verkäuflichen Waren. Jetzt lag Mexiko vor ihnen. Eine neue Chance. Ein richtiges Leben. Das müssen Falken sein. Willst du mal sehen? Eigentlich nicht übel, dieses Land. Nur ein bisschen staubig. Dick und Perry hatten den Wagen auf einem Felsvorsprung geparkt. Es war ihr zweiter Tag in Mexiko. Sie hatten die Grenze am Morgen des 23. November überquert und die erste Nacht in einem Bordell verbracht. 200 Meilen waren es noch bis Mexico City. Ich glaube, irgendetwas stimmt nicht mit uns. Ich meine, was wir da getan haben. Was getan? Da in West Kansas. Dick war sauer. Was zum Teufel quatschte Perry schon wieder? Konnte er nicht endlich die Klappe halten? Immer wieder auf diese verdammte Geschichte zu kommen. Es war zum Kotzen. Irgendwas kann doch nicht stimmen mit einem, der sowas fertig bringt. Lass mich aus, Kleiner. Ich bin normal. Dick meinte, was er sagte. Mit Perry war das natürlich etwas anderes. Der hatte schon eine ziemliche Macke. Er war Bettnässer, weinte im Schlaf, hockte stundenlang über Scheißbroschüren von versunkenen Schätzen und war völlig unberechenbar mit seinen Wutausbrüchen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich zu sowas fähig wäre. Und wie war das mit dem Nigger? Perry war sofort klar, dass er einen Fehler gemacht hatte. Im Grunde wusste er von Anfang an, dass er Dick mit dem Gespräch auf die Nerven gehen würde. Wäre mir auch lieber, die Sache zu vergessen. Aber das konnte er nicht. In Momenten der Schwäche überkam es ihn und da war wieder alles. Die Stimmen, die Geräusche. Nein! Nein, bitte! Nein! Hey, ich hab dich was gefragt. Wie das mit dem Nigger war. Du hast es doch gemacht. Ihn umgelegt, einfach so zum Spaß. Mit einer Fahrradkette erschlagen. Klar. Aber das war bloß ein Nigger. Perry war nicht geschickt im Lügen, aber wenn er einmal ein Märchen erzählt hatte, dann blieb er dabei. Warum hatte er die Geschichte erfunden? Doch nur, weil er von Dick als der harte, männliche Bursche respektiert werden wollte, für den er ihn damals hielt. Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand mit so einer Sache davonkommt. Immer habe ich das Gefühl, dass plötzlich die Falle zuschnappt. Halt endlich den Mund! Sie fuhren weiter. Knapp 100 Meter vor ihnen trottete ein Hund am Wegrand. Dick steuerte direkt auf ihn zu. Die Zeit der Fasanenjagd ging zu Ende. Die letzten Zeitungsleute verließen Finney County, überzeugt, dass der Fall nie aufgeklärt werden würde. Für die Bewohner von Holcomb war die Sache keineswegs abgeschlossen. Meine Frau kann nicht mehr schlafen. Und mich lässt sie auch nicht schlafen. Die Leute reden immer noch, weil wir in jener Nacht nichts gehört haben. Sie können einfach nicht glauben, dass wir nur 100 Meter von Herb's Farm entfernt wohnen und die vier Schüsse nicht gehört haben. Dabei war das Baby krank. Es hat die ganze Nacht geschrien. Und der Wind kam aus Westen. Wissen Sie, dass ich Herb noch getroffen habe, kurz bevor er ermordet wurde? Da habe ich noch zu ihm gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, dass er jemals Angst hätte, egal in welcher Situation. Und ich möchte wetten, dass es so war. Ich möchte wetten, dass er bis zum letzten Augenblick nicht geglaubt hat, dass es passieren würde. Einfach, weil es nicht passieren konnte. Nicht ihm. Nancy fehlt mir so. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, fällt mir ein, wie sie da gelegen hat, am Tag der Beerdigung. Aufgebahrt in ihrem roten Samtkleid, das sie selbst genäht hat. Den Kopf mit diesem Wattepolster umhüllt. Lasst uns nochmal durchgehen, was wir haben. Keinen einzigen brauchbaren Hinweis. Wir dürfen nicht nachlassen, Roy. Bis wir die Clutters besser kennen, als sie sich selbst gekannt haben, ihr ganzes Leben. Warum bist du so sicher, dass die Antwort in der Vergangenheit liegt? Zumindest einer der Mörder muss Mitleid mit ihnen gehabt haben. Warum haben sie sich sonst die Mühe gemacht, für Herb den Matratzenkarton vom hinteren Ende des Kellerraumes zu holen? Oder das Kissen unter Canyons Kopf? Und Nancy haben sie sorgfältig zugedeckt, bevor sie erschossen wurde. Das sieht doch so aus, als hätten sie es den Opfern bequemer machen wollen. Bei einem ehemaligen Angestellten, der die Familie gut gekannt hat, Nancy und Canyon vielleicht noch als kleine Kinder erlebt hat. Kann ich mir so etwas vorstellen. Vielleicht. Wie sieht es aus? Wie viele Männer habt ihr aufgetrieben? Bisher ungefähr 20, fast alle Saisonarbeiter. Aber kein einziger, der am 15. November auch nur in der Nähe der Farm war. In this world today, while we're living. Die Sonne brannte vom Himmel herab. Ein kleines Boot lag in einer geschützten Bucht vor Anker. Kannst du nicht mal was Lustiges singen? Mir gefällt das Lied. Nach einer Woche in Mexico City waren Dick und Perry in den Süden gefahren, nach Acapulco, und hatten dort Otto kennengelernt, einen wohlhabenden Deutschen auf Urlaubsreise. Auf seine Kosten mieteten sie jeden Tag ein Hochseefischerboot. So müsste es immer sein. Ist dir nicht heiß? Warum ziehst du nicht deine Hose aus? Willst du etwa die hübschen Beine unseres kleinen Perry zeichnen? Da wirst du kein Glück haben, die zeigt er nicht jedem. Halt den Mund, Dick. Du warst noch kein einziges Mal im Wasser. Ich denke, du schwärmst fürs Tiefseetauchen. Unser kleiner Perry schämt sich, weil seine Beine nämlich ziemlich verkrüppelt sind von diesem dummen Motorradunfall. Dick, ich hab gesagt... Lass ihn doch. Es wird Zeit, dass wir wieder nach Mexico City kommen. Perry fand das nicht. Aber Otto musste nach Deutschland zurück. Und ihnen ging das Geld aus. Dick hatte vorgeschlagen, den alten Chevrolet zu verkaufen. Aber Perry wusste, dass die paar Dollar in kürzester Zeit für Wodka und Weiber draufgehen würden. Wir sollten noch einmal unser Glück beim Angeln versuchen. Vielleicht ist das unsere letzte Chance. Wieso? Perry träumt von Schätzen, die am Meeresgrund liegen. Du nicht? Klar doch. Sie scheinen in letzter Zeit ziemlich abgenommen zu haben. Etwas schon. Sie sehen schrecklich aus, Al. Der Kaffee geht auf meine Rechnung. Danke. Stimmt das, was wir gehört haben, Sheriff? Dass Sie einen Burschen gefasst haben, der ein Klatterhaus rumgeschnüffelt hat. Ja, aber es war nicht der Mörder. Warum findet ihr dann nicht endlich den Richtigen? Dafür werdet ihr doch bezahlt, dass ihr endlich einen verhaftet. Hören Sie auf mit Ihrem dummen Gerede. Alvin tut, was er kann. Diese Idioten! Weißt du, was die hier für Löhne haben? Für einen gelernten Automechaniker? 2 Dollar am Tag. Mexiko. Ich hab die Nase voll, Kleiner. Wir müssen ja abhauen. Wohin denn? Zurück in die Staaten natürlich. Aber... Nein, nein. Komm mir nicht wieder mit deinem Quatsch. Truhen mit Gold, versunkene Schiffe. Wach endlich auf, Kleiner. Selbst wenn's das gäbe, du kannst ja nicht mal schwimmen. Ich werde uns morgen Busfahrkarten nach Kalifornien besorgen. Und dann sehen wir weiter. Wo willst du das Geld dafür hernehmen? Von Ines. Sie glaubt noch immer, dass ich sie heirate. Perry war schockiert. Mit welch rücksichtsloser Offenheit Dick plötzlich mit seiner Meinung herausgerückt war. Sein Interesse für die Schatzsuche war von Anfang an geheuchelt gewesen. Zum Teufel mit ihm. Soll er doch gehen, wohin er will. Natürlich. Er hätte jetzt in Mexiko bleiben und auf eigene Faust weitermachen können. Aber er hatte höllische Angst, sich von Dick zu trennen. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Al! Du hast doch gesehen, dass das Geschirr da steht. Weißt du, wie sehr du dich verändert hast in den letzten 3 Wochen? Du wirfst Sachen runter. Du vergisst alles. Du bist nie zu Hause. Mary, bitte. Wie soll das bloß gehen? Seit Sonnenaufgang packte Perry in dem ungeheizten Hotelzimmer seine Sachen zusammen. So leise wie möglich, um Dick und Ines nicht zu wecken. Einen Teil, Kleidungsstücke und 2 Paar Schuhe, das eine mit Katzenpfotensohlen, das andere mit Rautenmuster, hatte er bereits postlagernd nach Las Vegas geschickt. Doch was sollte er mit den 2 Kartons mit Büchern, Landkarten und Souvenirs machen? Von Kalifornien aus würden sie sicher per Anhalter und zu Fuß unterwegs sein. Vielleicht nimmt Pablo die Sachen, bis ich eine feste Adresse habe. Pablo war Barmixer in einem Café. Aber es gab Dinge, die für Perry zu kostbar waren, als dass er ihren Verlust riskiert hätte. Das Leben meines Jungen. Den schlecht getippten Text hatte sein Vater vor 1 Jahr an die Kansas State-Behörde geschickt, um seine Entlassung zu bewirken. Es fing alles erst an, als meine Frau, eine Cherokesin, nicht mehr Rodeo-Reiterin sein konnte und zu einer schandbaren Trinkerin wurde. Sie verließ mich, führte ein wildes Leben mit Männern. Die Kinder nahm sie mit. Mit Perry hatte sie immer Ärger. Deshalb lebte er zeitweise in Besserungsanstalten und Waisenhäusern. Als ich das Sorgerecht bekam, nahm ich ihn zu mir. Wir zogen dann in einem Wohnwagen durchs Land. Perry ist wie ich nur wenig zur Schule gegangen, aber wir sind deswegen nicht dumm, das darf man nicht glauben. Mit Büchern haben wir nichts im Sinn, aber praktische Arbeit begreifen wir sofort, wenn wir Spaß daran haben. Er hat viel von mir. Ich habe ihm beigebracht, wie man sein Geld als Pelztierjäger verdient, als Goldschürfer, Holzfäller und so weiter. Aber jetzt ist er ein Krüppel. Perry weiß, dass er nicht mehr so leicht einen Arbeitsvertrag bekommt. Er ist ein gutherziger Junge. Er ist ein gutherziger Junge. Nur wenn man ihn, schlecht behandelt, dann sieht er rot. Perry ist kein Engel, er hat seine Fehler wie alle Kinder. Aber Recht ist Recht. Dem Gesetz muss gehorcht werden und er weiß das inzwischen auch. Ich habe ihn nicht dazu erzogen, anderen was zu stehlen. Also braucht er sich auch nicht beschweren, wie hart es im Gefängnis ist. Aber ich bin überzeugt, dass ihn keiner nochmal zum Stehlen überreden wird. Er ist kein Dummkopf. Ich, sein Vater, habe Anspruch auf verschiedene Minen in Alaska erworben. Und auch das Goldschürfen habe ich nicht aufgegeben. Alles, was ich habe, werde ich immer mit Perry teilen. Er wird zu essen haben, solange ich etwas habe. Bis an mein Lebensende. Oh. Jedes Mal, wenn Perry den Text las, empfand er ein Gemisch aus Selbstmitleid, Liebe und Hass. Meistens gewann der Hass die Oberhand. Gib her, du hast schon genug gegessen. Einmal in Alaska, sie hatten kein Geld mehr, hungerten die meiste Zeit, bekamen sie Streit wegen ein paar Keksen. Du gieriger, egoistischer Schuft, warum haust du nicht endlich ab? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Er hörte nicht auf damit. Ich ging auf ihn los. Meine Hände, ich hatte sie nicht mehr in der Gewalt, sie wollten ihn erdrosseln. Aber er riss sich los und rannte nach seinem Gewehr. Ich bin das Letzte, was du vor deinem Tod noch siehst. Als er merkte, dass das Gewehr nicht mal geladen war, fing er an zu weinen. Er heulte wie ein Kind. Ich ging nach draußen. Als ich zurückkam, war das Blockhaus verschlossen. Und alle meine Sachen lagen im Schnee. Die einzige, die sonst noch lebte aus der Familie, war seine Schwester Barbara. Lieber Perry. Seine Mutter war an ihrer eigenen Kotze erstickt. Fanny war aus einem Hotelzimmer gesprungen. Und sein Bruder Jimmy hatte erst seine Frau zum Selbstmord getrieben und sich dann auch getötet. Nur Barbara führte ein bürgerliches Leben. Bei aller aufrichtigen Liebe zu dir, Perry. Perry hasste sie. Er hätte was darum gegeben, wenn sie mit in dem Haus in West Kansas gewesen wäre. Kann ich doch deine Einstellung zu Dad und deiner Gefängnisstrafe nicht gerecht oder gesund finden. Natürlich, die Umwelt spielt eine schrecklich wichtige Rolle. Aber was du getan hast, geht auf deine eigene Rechnung. Dad ist nicht verantwortlich für deine Fehler. Ich gebe zu, dass du überdurchschnittlich intelligent bist. Aber was willst du eigentlich? Und bist du auch bereit, dafür zu arbeiten? Es ist keine Schande, ein schmutziges Gesicht zu haben. Eine Schande ist es, wenn man den Schmutz nicht abwäscht. Ich persönlich bin stolz auf Dad und bin nur traurig, dass er dieses einsame Leben mit seinem Sohn in einem Wohnwagen gewählt hat. Er hätte mit uns leben sollen. Aber du bist der Einzige, den er wirklich liebt. Du solltest schon um seinetwillen ein anständiges Leben führen. Denk darüber nach, Perry. Dick war inzwischen wach und damit beschäftigt, mit Ines zu schlafen, während sie eine Zigarette rauchte. Es ist gut, Baby. Es ist gut. Perry sah weiter seine Sachen durch. Da waren noch die Japan-Fotos aus seiner Zeit bei der Handelsmarine, das Highschool-Diplom, das er während der Haft erworben hatte, und die zwei Notizbücher, in denen er Zitate und interessante Wörter sammelte. Das Leben ist wie der Hauch eines Büffels im Winter. Es ist gut, Baby. Es ist gut. Bist du endlich so weit, Dick? Um 12 müssen wir aus dem Zimmer raus. Sowas zu machen, das ist einfach niedrig und gemein. Du kannst froh sein, dass sie deine Gitarre geklaut haben. Sonst müsstest du die auch noch rumschleppen. Hey, da kommt einer. Wir steigen nur ein, wenn der Kerl nach Geld aussieht. Die beiden Anhalter warteten auf einen einzelnen Fahrer, den sie ausrauben, erwürgen und in der Wüste abladen konnten. Aber nach einer 50-Stunden-Busfahrt und einem halbtägigen Fußmarsch machten sie offensichtlich einen furchterregenden Eindruck. Schwein gehabt, mein Lieber! Dick konnte nichts erschüttern. So froh war er, endlich wieder in den guten alten Staaten zu sein. Glory, glory, halleluja! Glory, glory, halleluja! Glory, glory, halleluja! Die mit der Untersuchung des tragischen Mordes an vier Angehörigen der Familie Herbert Clutter beauftragten Beamten bitten um Informationen, die zur Aufklärung des Verbrechens führen können. Clutter, seine Frau und ihre beiden halbwüchsigen Kinder wurden am frühen Sonntagmorgen, den 15. November, in ihrem Farmhaus ermordet aufgefunden. Ich konnte erst gar nicht glauben, was ich da im Radio gehört habe. Und doch hatte der junge Mann nicht nur die ermordete Familie gekannt. Er wusste auch, wer sie ermordet hatte. Sein Name war Floyd Wells. Er saß in der Kansas State Strafanstalt 3 bis 5 Jahre ab, weil er Rasenmäher gestohlen hatte, um einen Verleih aufzumachen. Mr. Clutter war vielleicht der netteste Mann, den ich je kennengelernt habe. Als ich bei ihm gearbeitet habe, vor 11 Jahren, da waren die beiden jüngsten Kinder fast noch Babys. Vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Wirklich eine nette Familie. Wäre das mit den Rasenmähern nicht passiert, dann hätte ich Dick nie kennengelernt. Und vielleicht wären sie dann alle noch am Leben. Aber was will man machen? So war das eben. Warum haben Sie sich erst jetzt gemeldet? Ich hatte Angst vor den anderen Gefangenen. Wenn die erfahren hätten, dass ich dem Direktor Geschichten erzähle. Aber dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Polizei immer noch keine Spur hat. Und von den 1.000 Dollar Belohnung haben Sie sicher auch gehört. Erzählen Sie mal von diesem Richard Hickok. Dick. Alle nennen ihn Dick. Er war der Erste, mit dem ich in einer Zelle saß. Er sollte im August entlassen werden. Sprach die ganze Zeit darüber, was er machen wollte, wenn er rauskäme. Er sagte immer, wenn ihm mal ein richtiges Ding unterkäme, dann könnte er sich auf Perry Smith verlassen. Der würde mitmachen. Dieser Perry war damals schon 1 Monat draußen. Ich weiß nicht mehr, wie es kam, dass ich von den Clutters erzählte. Wahrscheinlich, als wir über unsere verschiedenen Jobs sprachen. Dick war sofort interessiert, fragte mich, ob Mr. Clutter reich wäre. Ja, sagte ich. Und danach hat er nicht mal locker gelassen. Wollte alles wissen, jede Kleinigkeit über das Haus, die Familie, ob Mr. Clutter ein Safe hätte. Und ich will nicht leugnen, dass ich ihm sagte, ja, er hätte einen. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich erinnerte mich an sowas im Büro von Mr. Clutter. So eine Art Schrank oder Safe oder sowas, direkt hinter dem Schreibtisch. Ja, und dann fing Dick davon an, dass er Mr. Clutter umbringen würde. Er sagte, er und Perry würden hinfahren, das Haus ausplündern und alle Zeugen umlegen, die Clutters und wer denn noch vor die Flinte käme. Er hat es mir wohl 1000 Mal erzählt. Ich sagte zu ihm, stell dir das nicht so einfach vor, das wirst du nicht hinkriegen. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht versucht, es ihm auszureden. Warum nicht? Na, weil ich keinen Augenblick geglaubt habe, dass er das tatsächlich machen würde. Ich dachte, das wäre bloß Gerede, wie man das da drin ständig zu hören kriegt. Die meisten geben bloß an. Und doch ist es passiert. Ja, genauso wie Dick es gesagt hat. Hier. Was ist das? Polizeifotos. Schau sie dir an. Richard Eugene Hickok, Körpergröße 1,75, Augen blau, Vergehen, Betrug und Scheckfälschung. Schreckliche Augen. Richtig bösartig. Perry Edward Smith, Körpergröße 1,58, so klein? Hm. Augenbraun, Diebstahl und Einbruch. Wer sind die beiden? Dewey erzählte ihr Floyd Wells Geschichte. Noch ein paar Tage und sie wären mit Sicherheit selbst auf den ehemaligen Angestellten der River Valley Farm gestoßen. Und du glaubst ihm? Mhm. Ich habe so eine Ahnung. Ich hoffe, Sie finden unseren Sohn Mr. Nye zu seinem eigenen Besten. Mrs. Hickok und ihr Mann wären vielleicht weniger freundlich gewesen, wenn sie den wahren Grund für den Besuch des Kriminalbeamten gekannt hätten. Harold Nye hatte nur angedeutet, dass ihr Sohn wegen Scheckbetrugs und Verstoß gegen die Entlassungsbedingungen gesucht wurde. Ich habe mir schon gedacht, dass er nicht weggelaufen wäre, wenn er nicht wieder in der Klemme gesessen hätte. Gab früher nichts an Dick auszusetzen. War ein sehr guter Sportler. Auch ein ganz guter Schüler. Wollte aufs College. Wollte Ingenieur werden. Aber wir hatten einfach nicht das Geld. Unsere Farm hier reicht kaum zum Leben. Dick war erst 19, als er geheiratet hat. Carol erst 16. Ach, ich habe immer gewusst, dass das nicht gut geht. 3 süße kleine Jungs, unsere Enkel. Das ist dabei herausgekommen. Er und Carol haben sich ein Haus gemietet, ein teures Auto gekauft, hatten die ganze Zeit Schulden. Und Dick fing an, Schecks auszuschreiben. Ich glaube immer noch, das hatte mit seinem Autounfall zu tun, dass er mit so einem Schwindel anfing. Hat den Schädelbasisbruch. Danach war er gar nicht mehr wiederzuerkennen. Damals fing das auch mit dem anderen Mädchen an, wegen dem er sich von Carol scheiden ließ. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, sah es eine Zeit lang so aus, als würde er alles wieder hinkriegen. Hat hier bei uns gewohnt, hatte Arbeit, ging früh schlafen. Bei Gott, ich wünschte, ich wüsste, was passiert ist. Ich weiß es. Dieser Freund von ihm, das ist passiert. Perry Smith? Ja, Dick brachte ihn eines Abends mit. Er war mit dem Bus aus Las Vegas gekommen. Ein Blick und ich wusste, woran ich war. Nach den Entlassungsbedingungen war es ihm verboten, sich mit jemandem aus dem Gefängnis zu treffen. Ich habe ihn gewarnt, aber er war jede freie Minute mit ihm zusammen. Einmal waren sie sogar übers Wochenende weg. Wenn ihn jemand dazu gebracht hat, diese Schecks auszuschreiben, dann war es dieser Perry Smith. Übers Wochenende, sagen Sie. Wo sind die beiden denn hingefahren? Nach Fort Scott. Soweit ich verstanden habe, hat Perry eine Schwester, die dort lebt. Angeblich hatte sie Geld, das ihm gehörte. Sind nur über Nacht geblieben. Am Sonntag gegen Mittag war Dick zurück. Ah ja, dann war das wohl Sonntag, der 15. November. Ja. War Ihr Sohn allein, als er zurückkam? Ja. Er sagte, er hätte Perry im Hotel gelassen. Und fiel Ihnen irgendwas an ihm auf? Benahm er sich anders als sonst? Dick? Er war genau wie immer. Hatte mächtigen Hunger. Und nach dem Essen? Da ist er eingeschlafen. Das war allerdings schon ungewöhnlich. Wir haben uns ein Baseballspiel angeschaut, im Fernsehen. Und kurz darauf hat Dick geschnarcht wie eine Motorsäge. Hätte ich nie für möglich gehalten. Sie gehen öfters auf die Jagd, Mr. Hickok? Wieso? Das Gewehr da in der Ecke. Ah, das ist sein Gewehr. Dick geht manchmal auf Kaninchenjagd. Ich will mal sehen, ob ich alles notiert habe. Haben die beiden eigentlich bei der Schwester von Perry Smith gewohnt, als sie über Nacht wegblieben? Nein, sie haben sie nicht gefunden, war wohl weggezogen. Und in der Woche darauf verschwanden Dick und sein Freund? Ja. Seitdem haben sie nichts von ihrem Sohn gehört? Er schämt sich und hat Angst, weil er glaubt, dass wir es ihm nicht verzeihen. Haben wir aber immer getan. Wissen Sie, wohin er gefahren sein könnte? Schlagen Sie eine Karte auf und tippen Sie irgendwo hin. Er könnte überall sein. Der ist gut, wirklich gut. Perry saß hinter dem Fahrer, der sie mitgenommen hatte, und zerkaute 3 Aspirintabletten. Er hatte wieder Schmerzen in den Beinen. Das bellende Gelächter erinnerte ihn an seinen Vater. Warum zögerte Dick die Sache bloß so hinaus? Der Mann war seit 3 Tagen das erste passende Opfer. Jetzt ein Rätsel, hören Sie zu. Worin ähneln sich der Gang zur Toilette und der zum Friedhof? Keine Ahnung. Wenn man gehen muss, muss man gehen. Hey Perry, gib mir mal Feuer. Das war das Stichwort. Perry wollte gerade mit dem Stein zuschlagen, den er vor sich auf dem Schoß liegen hatte, als ein gottverdammtes Wunder geschah. Was ist? Der Anhalter da. Der sieht doch nett aus, oder? Freddy, Donny, ihr sollt nicht so schreien. Wollen Sie auch eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Sie haben Ihren Bruder also länger nicht mehr gesehen. Seit 4 Jahren nicht. Als er im Sommer aus dem Gefängnis kam, besuchte er unseren Vater in Reno. Dad wollte nach Alaska zurückgehen und Perry mitnehmen. Aber dann haben sich die beiden gestritten, noch bevor sie die Grenze erreichten. Und Ihr Vater ist dann allein nach Alaska? Ja. Hat Ihr Bruder Freunde? Können Sie uns jemand sagen, bei dem er sein könnte? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben kein gutes Verhältnis zu ihm? Nein, ich habe Angst vor ihm. Die Rechte anderer Menschen bedeuten ihm nichts. Haben Sie jemals in Fort Scott, Kansas gewohnt? Nein. Haben Sie eine Schwester dort? Meine Schwester ist tot. Freddy, Donny! Ihr Bruder wird Sie wahrscheinlich aufsuchen. Er weiß gar nicht, dass wir umgezogen sind. Bitte geben Sie ihm nicht meine Adresse, falls Sie ihn finden sollten. Haben Sie Angst? Er könnte Ihnen etwas antun? Ich weiß es nicht. Er kann so warmherzig und sympathisch wirken. So sanft. Er weint so leicht. Als Kind weinte er oft, weil er den Sonnenuntergang so schön fand. Er kann einen täuschen. Kann einen dazu bringen, dass man Mitleid mit ihm hat. Als der Kriminalbeamte gegangen war, stieg in der jungen Frau wieder das Gefühl von Trostlosigkeit auf, das sie seit ihrer Kindheit kannte. Verstehst du nicht? Ich war immer bloß ein Sklave. Jemand, den er schuften lassen konnte, bis zum Umfallen. Was aus mir hätte werden können. Aber Dad hat mir ja nie eine Chance gegeben. Dieser Hund hat mich ja nie zur Schule gehen lassen. Unwissend und dumm, so wollte er mich haben. Aber du bist zur Schule gegangen. Du und Jimmy und Fern. Alle habt ihr eure Ausbildung gehabt. Und wir haben Mutter ins Bett gebracht, wenn sie wieder betrunken war. Haben ihr Erbrochenes aufgewischt. Dieser Streit damals. Es war das letzte Mal, dass sie Perry gesehen hatte. Nein, er brauchte sich nicht einzubilden, dass sie ihm helfen würde. Wo sind wir hier? Keine Ahnung. In der Scheune oder sowas. Mir scheiß kalt. Haben wir noch was zu essen? Kaugummi. Oh. Wir müssen nach Kansas City zurück. Dick. Das ist die glatte Idiotie. Es ist der einzige Ort, wo ich erfolgreich mit heißem Papier operieren kann. Das glaubst du doch selbst nicht. Die sind doch längst hinter uns her. Wegen der Schecks. Wegen Verletzung der Entlassungsbedingungen. Und vielleicht noch wegen dieser anderen Sache. Mensch, das weiß ich auch. Dass wir verdammt vorsichtig sein müssen. Aber ich brauche nur einen Tag und die Sache ist erledigt. Dann hauen wir ab nach Florida. Wir feiern Weihnachten in Miami. Was ist denn, Kleiner? Warum schlägst du dir diese Geschichte nicht endlich aus dem Kopf? Die können uns nichts anhängen, werden nie was finden. Und wenn du dich irrst? Du weißt ja, was das bedeutet. Die Ecke. Bis jetzt hatte keiner von ihnen über die Höchststrafe im Staate Kansas gesprochen. Den Galgen. Oder die Ecke, wie die Häftlinge den Raum nannten, wo Verbrecher gehängt wurden. Witzbold, ich lach mich tot. Hey, hast du eigentlich gesehen, was da hinten steht? Nein, was denn? Es war ein zweitüriger Chevrolet. Baujahr 1956. Der Zündschlüssel steckte. Sie können überall sein. Vielleicht sind sie nach Alaska gegangen. Oder sie haben sich längst getrennt. Und je länger sie frei herumlaufen, desto schwerer wird es für uns, sie festzunageln. Dewey und seine Assistenten hatten im Grunde nicht den geringsten stichhaltigen Beweis. Was nützten ihnen die Fußspuren ohne die dazugehörigen Schuhe? Kaum anzunehmen, dass die Mörder sie nicht längst vernichtet hatten. Was ist mit dem verschwundenen Kofferradio? Ist es irgendwo aufgetaucht? Na, bisher nicht. Weißt du, wie viele Pfandhäuser es gibt? Ohne ein Geständnis kommen wir niemals zu einer Verurteilung. Die können mich halt totschlagen. Ich würde nie etwas sagen. Perry befand sich in einem Waschsalon in Kansas City und wurde von der Vorstellung gequält, Dick sei auf seiner Schecktour verhaftet worden. Was würde geschehen? Natürlich, Dick war ein Angeber. Seine Härte kam nur richtig zur Entfaltung, wenn er die Oberhand hatte. Das wusste er ja inzwischen. Aber reden? Nein, sie werden ihn nicht weich kriegen. Perry versuchte, die Übelkeit niederzukämpfen, die in ihm aufstieg. Hey, Kleiner! Dick, du verdammter Schuft, du! Ist dir schlecht? Bist blass um die Nase. Ach. Er tut mir leid, hat etwas gedauert. Aber habe ich nicht gesagt, wir feiern Weihnachten in Miami? Ja? Halt dich fest, Al. Unsere Freunde sind hier in Kansas City. Woher weißt du das? Sie machen selbst kein Geheimnis daraus. Hickok war kreuz und quer der Stadt unterwegs und hat Schecks ausgestellt. Sie sind also noch zusammen? Ja. Fahren nur ein anderes Auto. Wir haben Glück. Einer der Händler hatte die grandiose Idee, sich die Nummer aufzuschreiben. Was ist mit der Hickok Farm? Wenn Sie noch in der Gegend sind, werden Sie da vielleicht aufkreuzen. Keine Sorge, wir lassen Sie überwachen. Genau das wünsche ich mir zu Weihnachten. Diese Sache zu Ende bringen und dann bis Silvester durchschlafen. Mal sehen. Frohe Weihnachten, Kleiner. Dick und Perry lagen in Miami Beach unter einem Sonnenschirm. Dick in Badehose. Perry sogar in Schuhen und Strümpfen. Den Anblick seiner verkrüppelten Beine wollte er niemandem zumuten. Schau dir diesen aufgeblasenen Bastard an. Die Klunker, die der trägt. Der ist doch keinen Tag älter als wir. Da Am liebsten würde ich das Schwein mit einem Messer kitzeln, damit ihm das Lachen vergeht. In Florida wurde eine ganze Familie getötet durch Kopfschüsse mit einem Gewehr. Ohne jedes erkennbare Motiv und ohne Spuren zu hinterlassen. Sollte mich nicht wundern, wenn das irgend so ein Spinner war, der von unserem Ding in Kansas gelesen hat. Ich geh mal ins Wasser. Auf dem Weg dorthin näherte sich Dick einem ungefähr 12-jährigen Mädchen, das Figuren in den Sand zeichnete. Sein sexuelles Interesse für kleine Mädchen war eine Veranlagung, für die er sich aufrichtig schämte. Noch nie hatte er jemandem davon erzählt. Hab dich doch nicht so, das war doch nur Spaß. Perry hatte die Szene beobachtet und ihn sofort durchschaut. Er verachtete Menschen, die perverse Neigungen zeigten und sich sexuell nicht beherrschen konnten. Hatte er Dick seinen Standpunkt nicht klar gemacht? Neulich, in dem Haus in Kansas. Wie so oft in seiner Kindheit überfiel ihn plötzlich der Gedanke an Selbstmord. Er und Dick befanden sich eindeutig in einem Rennen ohne Ziellinie. Nach einer knappen Woche in Miami waren sie pleite und mussten schon wieder los. Nach Texas, Nevada, irgendwohin. Es war am Abend des 30. Dezember. Alvin saß in der Badewanne. Und ich war gerade dabei, ein kaltes Buffet zu richten, weil wir Freunde eingeladen hatten. Und dann klingelte das Telefon. Es war für Al. Etwas Dringendes. Also hüllte er sich in ein Badetuch und ging ran. Im nächsten Augenblick umarmte er mich wie ein Wilder. Sie können sich ja vorstellen, was es ihm bedeutete, dass die beiden verhaftet worden waren. In Las Vegas. Sie waren noch keine 20 Minuten in der Stadt. Perry kam gerade mit dem Paket auf der Schulter aus der Post, das er aus Mexiko postlagernd an sich selbst geschickt hatte. Er bemerkte den Polizeiwagen nicht, der erst vorbeifuhr und kurz darauf wendete. Und Dick, der in dem gestohlenen Chevrolet saß, war in seine Gedanken vertieft. Er hatte gerade den Entschluss gefasst, sich bei der nächstbesten Gelegenheit von Perry zu trennen. Alvin, Church. Hallo. Hi, hallo. Ich habe gute Nachrichten. Ja? Wir trafen uns am 2. Januar im Stadtgefängnis von Las Vegas. Alvin und Roy hatten eine verdammt unangenehme Fahrt mit dem Auto hinter sich, verbrachten Silvester irgendwo eingeschneit in einem Motel, aber ich hatte gute Nachrichten für sie. Die Schuhe waren nämlich aufgetaucht. Beide Paare. Und sie passten genau auf die Spuren im Haus der Clutters. Sie waren in einem Paket, das die Kerle von der Post geholt hatten, unmittelbar bevor sie verhaftet wurden. Stellen Sie sich vor, die Verhaftung wäre 5 Minuten früher erfolgt. 5 Minuten früher und wir wären nie darauf gekommen, dass es dieses Paket gibt. Ja, wir haben Glück gehabt. Wir waren alle ziemlich nervös. Alvin wollte Perry Smith in die Zange nehmen. Roy und ich sollten die Wahrheit aus Hickok herausholen. Wir wollen uns mit Ihnen über die Verletzung Ihrer Entlassungsbedingungen unterhalten. Sie sind natürlich nicht verpflichtet, auf unsere Fragen zu antworten. Ich hatte ihn mir größer vorgestellt, muskulöser, nicht so jungenhaft. Er war ein recht gut aussehender Bursche, sobald er lächelte. Am Anfang lächelte er viel. Ich kenne die Formalitäten. Ich bin früher schon vernommen worden. Nun, Mr. Hickok. Dick. Dick. Soweit wir wissen, haben Sie in Kansas City mindestens 2-mal in größerem Umfang mit gefälschten Checks operiert. Ja, bin eine ganze Menge losgeworden. Dürften so 20 Läden gewesen sein. Wieso nehmen die Leute ihre Schecks an? Gibt's da ein Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass die Leute dumm sind. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis lief es doch gut bei ihnen. Sie bekamen einen Job, gingen regelmäßig arbeiten, wohnten bei ihren Eltern. Bis zu dem Tag, an dem sie mit den Schecks anfingen. Bis zum 20. November. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Perry, mein Kumpel, wurde im Frühjahr entlassen. Als ich dann im August rauskam, schrieb er mir, erinnerte mich an die Sache, über die wir immer gesprochen hatten. Wir wollten nach Mexiko, ein Boot kaufen und Touristen mitnehmen zum Hochseefischen. Und womit wollten Sie das bezahlen? Perry schrieb mir, er hätte eine Schwester in Fort Scott und die hätte noch eine Menge Geld, das ihm sein Vater schuldete. Er schrieb mir, er käme nach Kansas, um sich die Kohle zu holen. Und damit wollten Sie dann das Boot kaufen? Genau. Aber daraus wurde nichts. Nein. Es war so, dass Perry etwa einen Monat später in Kansas City aufkreuzte. Wann genau? An einem Donnerstag im November. Und wann sind Sie nach Fort Scott gefahren? 2 Tage später, am Samstag. Also am 14. November. Wann sind Sie losgefahren? Am Nachmittag, so um 3. Und die Schwester von Perry Smith hat Sie erwartet? Nein. Er hatte nämlich ihre Adresse verlegt und sie hatte kein Telefon. Wie wollten Sie dann zu ihr hinfinden? Wir wollten bei der Post fragen. Und das haben Sie auch gemacht? Perry hat sich erkundigt. Man sagte ihm, sie sei weggezogen nach Oregon. Muss ein ziemlicher Schlag gewesen sein. Schließlich hatten Sie doch mit dem vielen Geld gerechnet. Klar. Sonst hätte ich das mit den Schecks niemals gemacht. Aber ich hoffte, hören Sie, es ist die reine Wahrheit. Ich dachte, in Mexiko würden wir Geld machen und dann könnte ich sie abdecken, die Schecks. Moment. Ich würde gern noch etwas über diese Fahrt nach Fort Scott erfahren. Als Sie Perrys Schwester nicht antrafen, was haben Sie da gemacht? Wir sind zurückgefahren nach Kansas City und sind dann nach Cherry Row gegangen in diesen Park, Sie wissen schon. Wollten uns 2 Mädchen suchen. Manchmal hat man Glück und man gerät an Nicht-Berufsmäßige. Und? Wir hatten kein Glück, sind an ziemliche Mistbienen geraten, die uns auch noch bestohlen haben. Wie hießen Sie? Mildred. Und Perrys Mädchen, glaube ich, Joan. Wie sahen Sie aus? Dick beschrieb sie. Er präsentierte den Kriminalbeamten einen detaillierten Bericht über ihre Nacht mit den beiden Mädchen in einem Motel. Seine Selbstsicherheit verschaffte mir Schweißausbrüche, auch wenn der Bursche natürlich log. Es muss 11 Uhr gewesen sein, als ich Perry am nächsten Morgen bei seinem Hotel absetzte. Ich fuhr nach Hause, aß mit meinen Eltern zu Mittag. Ich hatte einen Mordshunger und war ziemlich müde. Bin sogar vor dem Fernseher eingeschlafen. Am 21. November, einen Tag nach der Tour mit den Schecks, verschwanden Sie und Ihr Freund Smith. Und jetzt erzählen Sie uns bitte, was Sie von da an bis zu Ihrer Verhaftung in Las Vegas gemacht haben. Nur in groben Umrissen. Für die Schilderung der 10.000 Meilen, die Sie in den letzten 6 Wochen zurückgelegt hatten, brauchte Dick 1 Stunde und 25 Minuten. Danach saß er lächelnd mit verschränkten Armen da, als erwartete er, gelobt zu werden. Ich nehme an, Sie wissen, weshalb wir hier sind. Es wird Ihnen doch klar sein, dass wir nicht den ganzen Weg nach Nevada gemacht haben, bloß um uns mit 2 windigen Scheckbetrügern zu unterhalten. Oder meinen Sie etwa doch, Dick? Was? Dass wir diese weite Fahrt gemacht haben, um über ein paar Schecks zu sprechen. Ich wüsste nicht, weshalb sonst. Sagen Sie, Dick, haben Sie je von dem Mordfall Clutter gehört? Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Ich bin kein gottverdammter Mörder. Die Frage lautete, ob Sie je etwas von dem Mordfall gehört haben. Ich habe vielleicht mal was darüber gelesen. Ein gemeines, widerliches Verbrechen. Hundsgemein und feige. Und fast perfekt. Aber Sie haben 2 Fehler gemacht, Dick. Der eine war, dass es einen Zeugen gibt. Einen lebenden Zeugen, der vor Gericht aussagen wird. Er wird den Geschworenen sagen, wie Richard Hickok und Perry Smith 4 hilflose Menschen gefesselt, geknebelt und umgebracht haben. Es kann keinen Zeugen geben. Weil Sie glauben, alle aus dem Weg geräumt zu haben. Ich glaube gar nichts. Es gibt niemanden, der mich mit einem Mord in Verbindung bringen kann. Schecks, ja. Ein paar kleine Diebstähle. Aber ein Mörder bin ich nicht. Warum haben Sie uns dann angelogen? Ich habe Ihnen die gottverdammte Wahrheit gesagt. Nicht immer. Was war zum Beispiel am 14. November? Sie sagen, Sie wären nach Fort Scott gefahren? Ja. Und als Sie dort ankamen, fuhren Sie zur Post? Ja. Um sich nach der Adresse von Perrys Schwester zu erkundigen? Stimmt. Perry Smith hat keine Schwester in Fort Scott. Hat nie eine dort gehabt. Samstagnachmittags ist die Post in Fort Scott geschlossen. Denken Sie noch mal darüber nach, Dick. Wir sprechen uns morgen wieder. Nachdem er abgeführt worden war, sahen Nye und Church durch eine Spiegelscheibe in den Raum, in dem Perry Smith vernommen wurde. Seine Beine waren so kurz, dass seine Füße den Boden nicht erreichten. Der junge Mann schien noch nicht zu wissen, worauf das Verhör hinauslief. In seinen Zügen lag ein sehr selbstgefälliger Ausdruck. Als Sie entlassen wurden, hat man Ihnen zur Auflage gemacht, nie wieder nach Kansas zu kommen. War auch nicht scharf darauf. Sie müssen einen ziemlich dringenden Grund gehabt haben, es doch zu tun. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Ich wollte zu meiner Schwester, um mir das Geld zu holen. Verstehe. Sagen Sie, Perry, wie weit ist es eigentlich nach Fort Scott von Kansas City? Weiß ich nicht. Wie lange haben Sie gebraucht, um dorthin zu kommen? 1 Stunde? 2? 3 oder 4? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Natürlich nicht, weil Sie nie in Ihrem Leben in Fort Scott gewesen sind. Tatsache ist, Nichts von dem, was Sie uns bisher erzählt haben, stimmt. Sie haben nie einen Fuß nach Fort Scott gesetzt. Sie haben nirgendwo zwei Mädchen aufgelesen und mit in ein Motel genommen. Doch, doch, das stimmt alles ganz genau. Wie hießen die beiden denn? Ich habe sie nicht gefragt. Also Sie haben die Nacht mit den Mädchen verbracht und sie nicht nach ihren Namen gefragt? Das waren bloß Nutten. Und wie hieß das Motel? Fragen Sie Dick, ich kann mich an solchen Kram nie erinnern. Hören Sie gut zu, Perry. Ich sage Ihnen jetzt, wo Sie wirklich waren in jener Nacht, wo Sie waren und was Sie gemacht haben. Sie haben die Familie Clutter ermordet. Perry schluckte. Als er während des Verhörs merkte, dass immer wieder auf dieses eine Wochenende angespielt wurde, hatte er versucht, sich gegen das zu wappnen, was gleich kommen musste. Aber als es jetzt soweit war, haute es ihn doch um. Sie waren in Holcomb, Kansas, im Haus von Mr. Herbert Clutter. Und bevor Sie es verließen, haben Sie alle, die in dem Haus waren, umgebracht. Nein, niemals, ich nicht. Was nicht? Ich kenne niemanden mit dem Namen Clutter. Wir haben einen Zeugen, Perry. Einen Mann, den Sie beide übersehen haben. Er wird gegen Sie aussagen. Eine volle Minute verging. Dewey triumphierte innerlich, denn ein Unschuldiger hätte auf jeden Fall irgendetwas gesagt. Aber Smith saß schweigend da, rieb sich die Knie. Na, Perry? Haben Sie eine Aspirintablette? Man hat mir mein Aspirin abgenommen. Haben Sie Schmerzen? Ja, in den Beinen. Wir machen morgen weiter. Übrigens, es ist Nancys Geburtstag. Sie wäre 17 geworden. Sie wäre 17 geworden. Auch so eine Masche, um mich fertig zu machen. Wie diese windige Geschichte von dem lebenden Zeugen. Vermutlich sind sie dick mit demselben Mist gekommen. Aber er ist clever, kann sich geschickt verstellen. Könnte ich bloß mit ihm sprechen? Man hatte sie getrennt. Dick war in eine Zelle einen Stock tiefer gesperrt worden. Auch er lag in dieser Nacht wach. Ich wette, der kleine Scheiß erinnert sich nicht an unser Alibi. Dabei haben wir es tausendmal durchgesprochen. Ich wette, er glaubt, sie meinen einen Augenzeugen. Dabei reden sie von Floyd Wells. Was für ein Idiot ich war. Ich hätte den Kerl abstechen sollen. Außer Perry ist er der Einzige, der die Namen Hickok und Clutter in Zusammenhang bringen kann. Ach, dummes Geschwätz von einem Häftling. Das beweist noch lange nichts. Fingerabdrücke, Augenzeugen, ein Geständnis, das sind Beweise. Im Grunde war Floyd Wells doch nur halb so gefährlich wie Perry. Wenn der nicht dicht hält, bringt er uns beide an den Galgen. In dieser Nacht wurde Dick klar, dass es Perry war, den er hätte zum Schweigen bringen sollen. Aber dazu war es zu spät. Am nächsten Tag wiederholten sich die stundenlangen Verhöre. Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, gab Perry zu, dass die Geschichte mit Fort Scott erlogen war. Dick hat das bloß seinen Eltern erzählt, um über Nacht wegbleiben und mal wieder eine Sauftour machen zu können. Verstehen Sie? Dicks Vater ließ ihn praktisch nie aus den Augen. Er hatte Angst, sein Sohn würde sich nicht an die Entlassungsbedingungen halten. Und deshalb haben wir uns das mit meiner Schwester ausgedacht. Bloß um Mr. Hickok zu beruhigen. Sonst blieb er hartnäckig bei seiner Geschichte. Den Namen Clutter hatte er nie gehört. Holcomb und selbst Garden City waren ihm unbekannt. Dabei wirkte er ruhig, fast heiter. Dick hingegen, in dem Zimmer auf der anderen Flurseite, war unsicher und nervös. 3 Stunden Verhör lagen hinter ihm, ohne dass Nye oder Church noch einmal von Mord gesprochen hatten. Haben Sie irgendwas? Kopfschmerzen. Manchmal kaum auszuhalten. Sehen Sie mich an, Dick. Als wir uns gestern unterhielten, sagte ich Ihnen, dass die Clutter-Morde ein beinahe perfektes Verbrechen wären. Dass die Mörder nur 2 Fehler gemacht haben. Der erste war, dass sie einen Zeugen übersehen haben. Der zweite, nun ja, ich will es Ihnen zeigen. Nye stand auf, holte einen Karton aus der Ecke und stellte ihn auf den Tisch. Dann öffnete er eine Aktenmappe und nahm eine große Fotografie heraus. Dies ist eine 1:1 Vergrößerung der Fußspuren, die wir in der Nähe von Mr. Clutters Leiche gefunden haben. Und hier sind die Schuhe, von denen Sie stammen. Was? Ihre Schuhe, Dick. Smith war sogar noch unvorsichtiger. Wir haben auch seine Schuhe, die genau mit anderen blutverschmierten Fußspuren zusammenpassen. Und jetzt hören Sie, Hickok, was mit Ihnen geschehen wird. Wir werden Sie nach Kansas bringen. Dort werden Sie in 4 Punkten des Mordes angeklagt werden. Punkt 1. In der Nacht zum 15. November 1959 hat Richard Hickok gegen das Gesetz verstoßen und vorsätzlich, bei voller Zurechnungsfähigkeit und in verbrecherischer Absicht, Herbert Clutter getötet. Punkt 2. In der Nacht zum 15. November hat der genannte Richard Hickok vorsätzlich, bei voller Zurechnungsfähigkeit und in verbrecherischer Absicht... Perry Smith hat die Clutters ermordet. Perry war es. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Er hat sie alle umgebracht. Kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Kurt Heinrich Hansen. Zweiter Teil: Die Antwort. Die Rollen und ihre Darsteller: Perry, Jens Wawrczyk. Dick, Jens Holger Kretschmer. Alvin Dewey, Peter Rühring. Harold Nye, Rainer Bock. Roy Church, Helmut Stange. Mr. Hickok, Fred Mehr. Mrs. Hickok, Renate Grosser. Erzähler Gerhard Garbers. In weiteren Rollen Karin Anselm, Christian Baumann, Margret Karls, Elisabeth Endres, Reinhard Glemnitz, Wolfgang Pregler, Jule Ronstedt, Franz Rudnick, Jochen Striebeck, Peter Weiß. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Assistenz Martin Trauner. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002. Redaktion Erwin Weigel.